ins Schlafen gehe. Meine Gedanken sind bei dir. Und wenn ich dich in meinen Träumen sehe, mein Schatz, du bist immer bei mir. Wenn ich morgens früh aufstehe, meine Gedanken sind bei dir. Und wenn ich dann zur Arbeit gehe, mein Schatz, du bist immer bei mir. Mein Schatz, du bist immer bei mir. Halt mich fest, denn ohne dich verliere ich mich. Halt mich fest, ich bin so leer ohne dich. Gib mir Zeit, Zeit mit dir zu sein. Der Weg ist weit, ich hab Angst, allein zu sein. Der Weg ist weit, bitte lass mich nicht allein. Wenn wir sonntags durch die Wälder ziehen und du reitest neben mir, dann lacht das Herz, die Welt ist wunderschön. Mein Schatz, wann bist du endlich hier? Mein Schatz, wann bist du endlich hier? Halt mich fest, denn ohne dich verliere ich mich. Halt mich fest, ich bin so leer ohne dich. Gib mir Zeit, Zeit mit dir zu sein. Der Weg ist weit, ich hab Angst, allein zu sein. Der Weg ist weit, bitte lass mich nicht allein. Wenn ich dich brauche, dann ruf ich nach dir. Wenn ich dich brauche, bist du dann bei mir. Halt mich fest, denn ohne dich verliere ich mich. Halt mich fest, ich bin so leer ohne dich. Gib mir Zeit, Zeit mit dir zu sein. Der Weg ist weit, bitte lass mich nicht allein. Halt mich fest, denn ohne dich verliere ich mich. Halt mich fest, ich bin so leer ohne dich. Gib mir Zeit, Zeit mit dir zu sein. Der Weg ist weit, bitte lass mich nicht allein. Der Weg ist weit, ich will immer bei dir sein.